Der Fiskalprokurator klagt 1524 vor dem bischöflichen Ordinat zu Augsburg gegen Schappeler. Schappeler hat an einem Sonntag im neulich vergangenen Jahr 1523 öffentlich auf der Kanzel in der Pfarrkirche zu Memmingen gesagt, man sei nicht schuldig, den Zehnten zu geben bei einer Todsünde. Ferner hat derselbe am Sonntag nach Andreastag 1523, 6. Dezember, eben dort gepredigt. Es werde dazu kommen, dass die Pfaffen den Laien beichten müssten, wobei er hinzufügte, Gott sei zu loben, dass die Laien beiderlei Geschlechts gelehrter seien als die Pfaffen und das Gotteswort besser verkünden könnten. Und es sei kein Pfaffe, der wisse, was Evangelium auf Deutsch heiße. Und jetzt sei alles nur ein Scherz gegen das, was später kommen werde. Dann werde es erst Jammer und Not geben. Gottlob sei jüngst die Wahrheit an den Tag gekommen, die lange Zeit durch die Pfaffen aus Eigennutz unterdrückt und niedergehalten worden sei. Endlich hat derselbe an einem Adventssonntage gegen die Kleriker gepredigt. Sie seien elende, gottlose Pfaffen und sonderlich alle anderen Prediger, Mistfinken, Küchen- und Suppenprediger.